finde ich doch sehr vernünftig, dass mein Prinzesschen nicht mag heiraten. Auch ich bin nicht verheiratet, meiner Mutter geht's nicht anders. Nur solche Schwächlinge, die nicht auf einem Beine können stehen, sollen sich paaren, meineswegen. Der Kaiser kommt. Ich mag die vielen Malensbilder nicht. Ich mach mich fort. Meiner holdseligen Prinzessin und ihren jungen Damen. Dann gibt es Tee.